Und er wird euch einen großen gepflasterten Saal zeigen, das selbst bereitet es. Sie gingen hin und fanden, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Osterland. Und da die Stunde kam, setzte er sich nieder und die 12 Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, das Osterlamm mit euch zu essen.